بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir werden heute alle zusammen einen großen Mann kennenlernen, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiyallahu anhu wa ardah. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi war ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er war ein Sahabi, ein ganz großer Mann. Dieser Mann, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiyallahu anhu wa ardah, hat eine ganz besondere Geschichte, wie er Muslim wurde, und auch eine ganz große Geschichte, wie er weiter gemacht hat, nachdem er Muslim wurde. Wie sein Name uns verraten kann, dieser Mann stammt aus einem Stamm, der Banu Daws hieß. Denn wie der Name sagt, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Sein Stamm waren Banu Daws. Und dieser Mann, dieser Sahabi, dieser Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war der Herrscher von diesem Stamm in Jahiliya-Zeit. Und er war einer der berühmtesten Araber unter den arabischen Stämmen und einer, der ganz viel Respekt unter den Arabern verdient hatte. Man sagte, dass bei ihm zu Hause das Feuer, mit dem er kochte, nie ausging, nie ausgelöscht wurde. Ein Zeichen von Gastfreundlichkeit. Man sagte auch, dass seine Tür nie für einen Gast zugemacht wurde. Ein anderer Zeichen für Gastfreundlichkeit. Man erzählte, dass er die Hungrigen ernährte und dass er diejenigen, die Angst hatten oder Schutz suchten, er hat sie geschützt. Oder, wie gesagt, Asyl begehrt in seinem Stamm. Und dazu, er war kein Analphabet. Er war ein Mann, der lesen und schreiben konnte. Und er hatte sehr viel Wissen in der arabischen Sprache. Und er war ein Dichter, ein Poet. Er konnte zwischen Guten und Schlechten unterscheiden. Gut, er, radiyallahu anhu wa ardah, konnte auch zwischen Guten und Schlechten Arabisch unterscheiden. Und man konnte ihn richtig beeinflussen, wenn man gut reden konnte. Ein Tag verließ At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi sein Haus in Tuhama, das ist Richtung Jemen. Er verließ sein Haus, um nach Mekka zu fahren, um die Pilgerfahrt zu verrichten. Wie wir wissen, die Araber haben früher immer Al-Hajj zu Mekka gemacht vor dem Islam. Aber die haben da nicht Allah Azza wa Jal angebetet, sondern die haben diese Statuen und diese Götzen um Mekka herum angebetet und die haben bei diesen Götzen Schutz gesucht. Nun, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi hat sich auf den Weg gemacht, ohne zu wissen, dass in Mekka an dieser Zeit ein großer Stress und großer Streit stattfand zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und zwischen den Kuffar von Quraysh. Und jeder von den zwei Seiten versuchte, an Leute zu sich zu verdienen, um seine Sache stärker zu machen. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, der hat zu Allah azza wa jal gerufen und seine einzigen Waffen waren Al-Iman, Glaube und die Wahrheit, wie er sagte. Und die Kuffar von Quraysh, die haben diese neue Religion mit allen Mitteln bekämpft und die haben alle Leute von dieser Religion fernhalten wollen. Und so fand sich At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi radiyallahu anhu wa ardah zwischen den Fronten, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, was hier läuft, ohne vorbereitet zu sein. Denn, wie wir gesagt haben, der ist nach Mekka gekommen, um zu pilgern, um diese Hajj zu verrichten. Was danach geschah, ist eine ganz besondere Geschichte, eine unvergessliche Geschichte. Und lasst uns insha'Allah Azza wa Jal alle zusammen hören, wie er selbst, wie At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi uns erzählt, wie er zum Muslim geworden ist. Er radiyallahu anhu wa ardah sagt, als ich nach Mekka kam, sobald mich die Herrscher von Quraysh sahen, kamen sie zu mir und die haben mich sehr herzlich empfangen. Und die waren sehr, sehr gastfreundlich zu mir und die haben mich zu ihren Häusern eingeladen. Danach versammelten sich die Herrscher von Quraysh und sie kamen alle zu mir und sagten, Ja, Tufayl, O Tufayl, du bist zu unserem Land gekommen und dieser Mann behauptet, er sei ein Prophet. Der hat unsere Sache zerstört, der hat zwischen uns getrennt und der hat Fitna in unserem Land gemacht. Und wir haben Angst um dich und um deine Herrschaft in Beni Daus. Denn wenn zu ihnen kommt, was zu uns gekommen ist, es ist sehr möglich, dass es auch diese Fitna bei euch gibt. Und wir wollen nur dir einen Nasiha geben. Wenn du diesem Mann begegnet, rede nicht mit ihm und hör nichts von ihm. Denn wenn er redet, das ist wie Zauberei. Der kann zwischen Vater und Sohn trennen. Und er kann zwischen Bruder und Bruder trennen. Und er kann zwischen einem Mann und seine Frau auch trennen. Also du musst richtig aufpassen, höre nichts von ihm und rede überhaupt nicht mit ihm. At-Tufail erzählt weiter und sagt, sie haben mit mir weiter und weiter geredet. Bei Allah, die haben mir so viel von diesem Mann erzählt, bis ich mich entschieden habe, dass ich Muhammad weder treffe, noch mit ihm rede, noch irgendetwas von ihm höre. Und die haben mir so viel Angst gehabt und so viele komische Geschichten erzählt, dass ich auf keinen Fall irgendetwas mit ihm haben wollte. Und als ich zur Kaaba ging, um zu beten, habe ich dann Baumwolle in meinen Ohren reingemacht, damit ich nichts von Muhammad höre. Dann bin ich gegangen und plötzlich war er da. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war schon in Kaaba. Er betete. Ein Gebet, das unser Gebet nicht ähnlich war. Sein Art zu beten war sehr verschieden zu meiner Art. Und seine Art war eine besondere Art. Die hatte so viel Wirkung auf mich. Die hatte mich so gewundert, dass ich, ohne es zu fühlen, ich habe mich langsam zu ihm genähert. Ich war immer näher zu ihm. Langsam, langsam, bis ich ganz nah zu ihm wurde. Und Allah Azza wa Jal hat er so gewollt, dass ich etwas von dem, was er sagte, höre. Ohne Absicht habe ich das gehört. Und das, was ich hörte, war sehr schön und war etwas Besonderes. Dann habe ich mir gesagt, فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا طُفَيْلِ. Deine Mutter soll dich verlieren, O Tufail. Du bist ein Mann, der sehr intelligent ist. Du bist ein Dichter. Du kannst sehr gut Arabisch. Du kannst ganz gut zwischen Guten und Schlechten unterscheiden. Was hindert dich, von diesem Mann zu hören? Denn wenn er was sagt, wenn er etwas sagt, was richtig ist, kannst du das annehmen. Und wenn das schlecht ist, was er sagt, dann kannst du das ablehnen. Dann hat sich At-Tufail ibn Amr al-Dawsi gesessen und hat gewartet, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam al-Kaaba verließ. Dann ist er hinter ihm gegangen, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hause ankam. Und At-Tufail erzählt, als er ankam, bin ich zu ihm gegangen und habe geklopft. Er hatte mir dann die Tür aufgemacht und er sagte mir, was willst du? Dann sagte ich, O Muhammad, deine Leute haben mir von dir Folgendes erzählt. Dann hat er ihm alles gesagt, was die Qurayshiten erzählten. Und er hat gesagt, bei Allah Azza wa Jal, die haben mir so viel Angst vor dir gemacht und vor deiner Sache, bis ich mich entschieden habe, nichts von dir zu hören. Und Baumwolle genommen habe und in meinen Ohren gesteckt habe. Aber Allah Azza wa Jal hat es so gewollt, dass ich etwas von dir höre, von dem, was du sagtest, und ich habe das gut gefunden. Also, stell mir deine Religion vor und sage mir, was du hast, damit ich entscheiden kann, ob das gut ist oder nicht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm den Islam vorgestellt. Und er hat für ihn Surat al-Ikhlas und Surat al-Falaq vorgelesen. Und At-Tufail ibn Amr al-Dawsi sagt, bei Allah azza wa jal, ich habe nichts in meinem Leben gehört, was schöner und besser als das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, war. Und ich habe nichts in meinem Leben gesehen, was gerechter war als das, was er sagte. Dann sagt er, danach habe ich zu ihm gesagt, strecke deine Hand. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hand streckte, hat dann At-Tufail ibn Amr al-Dawsi al-Shahada gemacht. Er hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und ist Muslim geworden. So ist es. Sobald er die Wahrheit erkannt hat, ist er Muslim geworden. Kein Nationalismus, keine Dickköpfigkeit, keine Ananiya. Also der hat nicht an sich gedacht, ich bin jetzt der Herrscher. Er hat die Wahrheit erkannt und er hat die Wahrheit gefolgt. At-Tufail ibn Amr al-Dawsi sagt uns dann, ich bin kurze Zeit danach mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben. Ich bin eine Weile mit ihm geblieben und habe von ihm die Sachen, die mit dem Islam zu tun haben, gelernt. Und ich habe von ihm Koran gelernt. Und als ich nach Hause zurückkehren wollte, sagte ich ihm, O, ja Rasulallah, ich bin ein Mann, der in seinem Stamm sehr gehorcht wird. Und ich werde zu ihnen zurückkehren, um sie zum Islam aufzurufen. Bete Allah Azza wa Jal und frage Allah Azza wa Jal, dass er für mich ein Zeichen macht, wenn ich zu ihnen zurückkomme, dass die diesen Zeichen sehen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allahumma ij'al lahu aya. O Allah, gib ihm ein Zeichen. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi machte sich dann sofort auf den Weg. Und als er ankam, er war in einem Berg in der Nähe von seiner Stadt, wo die Leute ihn sehen konnten. Dann hat Allah Azza wa Jal ihm ein Zeichen gegeben. Sein Gesicht hatte so viel Licht und so viel Nur wie eine Lampe. Dann hat At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi gesagt, Ja Allah, lass nicht, dass dieses Licht auf meinem Gesicht bleibt, damit mein Volk nicht glaubt, dass ich verflucht wurde, weil ich ihre Religion verlassen habe. Dann hat Allah Azza wa Jal so gewollt, dass das Licht nicht mehr auf seinem Gesicht bleibt, sondern auf seine Peitsche. Und die Leute konnten vom Dorf schon sehen, wie er mit seiner Peitsche runterging, als ob sie eine Lampe wäre. Der erste Mann, der er begegnete, war sein Vater. Und als der Vater Tufayl ibn Amr al-Dawsi begrüßen wollte, dieser Sahabi sagte, weg von mir, du gehörst nicht zu mir und ich gehöre nicht zu dir. Der Vater sagte, warum, mein Sohn? Er antwortete, radiyallahu anhu ardah, ich bin Muslim geworden und ich habe die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Der Vater sagte, oh mein Sohn, dein Glaube ist mein Glaube und deine Religion ist meine Religion. Dann sagte Tufayl ibn Amr al-Dawsi, geh und wasche dich, mach die große Waschung, das heißt Al-Irtisal, und reinige deine Kleidungen. Dann komm zu mir zurück, damit ich dir das beibringe, was mir beigebracht wurde. Der Vater ist dann gegangen, um sich zu waschen und seine Kleidungen zu reinigen und ist zurückgekehrt. Dann hat ihm At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi den Islam vorgestellt und er ist sofort Muslim geworden. Danach ist seine Frau gekommen. Und dann sagte At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, weg von mir. Du gehörst nicht zu mir und ich gehöre nicht zu dir. Und sie sagte, warum? Bei meinem Vater und Mutter, warum? Er sagte, zwischen uns hat der Islam getrennt. Ich habe die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Dann sagte sie, meine Religion ist deine Religion und mein Glaube ist dein Glaube. Er, radiallahu anhu, sagte, geh und reinige dich im Wasser von Bishara. Und Bishara war eine Statue, ein Götzen, das sein Stamm anbetete. Die Frau sagte, wieso bei ihm, bei dieser Statue, hast du Angst, dass diese Statue dir was antut? Er, radiallahu anhu, sagte, zugrunde soll diese Statue gehen und zugrunde sollst du auch gehen. Was kann mir so ein Stein antun? Was kann mir so ein Götzen antun? Geh dorthin und wasche dich da, denn da sind keine Menschen und ich will nicht, dass die Leute dich sehen, wenn du dich waschst. Sie hat dann das getan, sie ist gegangen und hat sich dann gewaschen und sie ist zurückgekehrt. Dann hat ihr At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi den Islam vorgestellt und sie ist auch eine Muslima geworden. Dann sagt At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, danach habe ich mein Stamm zum Islam gerufen, aber sie haben sich Zeit genommen. Sie sind nicht Muslime geworden, außer einer von ihnen. Nur einer von meinem Stamm ist Muslim geworden. Und das war Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda. Der ist derjenige, der am schnellsten in diesem Stamm geworden ist. At-Tufayl radiyallahu anhu wa arda erzählt weiter und sagt, danach bin ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekehrt und ich habe Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda mitgenommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte mir, was hast du hinter dir gelassen? Er fragte nach meinem Stamm, ob die Muslime geworden sind oder nicht. Ich sagte, ich habe hinter mir Herzen gelassen, auf die Höhlen gibt und eine starke Koffer. Die wollen keine Muslime werden. Ich habe alles Mögliche getan, aber die haben الكفر بفورتشيكت und sie haben bevorzugt, dass sie weiter in ihren Sünden und in ihren schlechten Taten bleiben. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden. Er hat Wudu verrichtet und er hat zwei Rakats gebetet und seine Hände zum Himmel gehoben. Abu Huraira sagt, als ich sah, wie der Prophet das getan hat, habe ich Angst gehabt, dass er ein Dua gegen mein Stamm macht, ein Dua gegen Banu Daus macht und so würden sie dann alle sterben und verderben. Dann hat Abu Huraira geschrien, wa qawmah, o mein Volk, o meine Leute. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat kein Dua gegen die gemacht, sondern er sagte, Allahumma hdi dawsan, Allahumma hdi dawsan, Allahumma hdi dawsan. O Allah, richte Daus gerade. O Allah, führe sie zum geraden Weg. O Allah, führe Daus zum geraden Weg. Dann hat er sich zu At-Tufail umgedreht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich zu At-Tufail umgedreht und er sagte ihm, kehr zu deiner Leute zurück, kehr zu deinem Volk zurück und sei gut zu ihnen und rufe sie zum Islam weiter. At-Tufail ibn Amr al-Dawsi radiallahu anhu wa arda erzählt weiter und sagt, ich habe mein Volk bei Daus weiter und weiter zum Islam gerufen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka verlassen hatte und Al-Hijra zu Medina gemacht hatte. Und bis die Schlacht von Badr gelaufen war, und bis die Schlacht von Uhud gelaufen war, und bis die Schlacht von Al-Khandaq gelaufen war. Und dann bin ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und mit mir waren 80 Familien, 80 Häuser, 80 Familien von Daus, die Muslime geworden sind, und die zwar gute Muslime geworden sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich sehr gefreut, als er uns sah. Und er hat uns einen Anteil von der Beute von Khaybar gegeben. Dann sagten wir, O Rasulallah, lasst uns deine rechte Seite bei jeder Schlacht sein. Das heißt, bei jeder Schlacht soll unser Stamm dein rechter Flügel sein. Und lass, dass unser Ruf Mabrur ist. Der Tufayl radiallahu anhu arda sagte, und ich bin dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben, bis er Mekka zurückeroberte. Und dann sagte ich, ja Rasulallah, lass mich und erlaube mir die Al-Kafain, das ist eine Statue von einem Stamm, lass mich diese Statue verbrennen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte ihm dies. Dann ist er mit einer Anzahl von Sahaba, von Mujahideen, in eine Seriya gegangen. Als er radiallahu anhu arda ankam, haben sich die Leute versammelt. Frauen, Kinder, Männer, alte Leute, die haben sich alle versammelt, um zu sehen, was diese Statue mit unserem Sahabi macht, wenn er versucht, sie zu verbrennen. Die haben alle gedacht, dass die Statue ihn mit einem Blitz treffen wird oder ihm irgendetwas Schreckliches antun würde. Aber Tufayl radiallahu anhu arda ist zu dieser Statue gegangen, vor allen diesen Menschen, und er hat Feuer in diese Statue gezündet. Und er sagte, O Dal-Kafaini, das ist der Name von dieser Statue, O ja Dal-Kafaini, O Dal-Kafaini, lässt du min ibadik, ich bin nicht von deiner Anbetenden. Miladuna aqdamun min miladik, wir sind vor dir geboren. Inni hashawtu nara fi fuadi, ich habe Feuer in deinem Herzen gezündet. Und sobald diese Statue verbrannt wurde, hat sich auch die Götzendienerei in diesem Stamm verbrannt und die war auch vorbei. Er hat gleichzeitig die Statue und die Götzendienerei in der Stadt oder in dem Stamm von Daus fertig gemacht. Dann ist sein Volk Muslim geworden. Die Leute von Daus sind alle Muslime geworden und die sind gute Muslime geworden. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi ist dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben, bis er sallallahu alaihi wasallam starb. Und als Abu Bakr radiallahu anhu wa arda Kalif wurde, ist At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi im Dienste des Kalifen geblieben. Er hat ihn gedient, so wie er der Propheten sallallahu alaihi wasallam diente. Und er hat sich und seine Kinder und sein Schwert für den Khalifa des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Dienste gemacht. Und als die Kriege von Ridda entstanden sind, die Kriege von Ridda, wie wir es wissen, sind viele Leute nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam Kuffar geworden. Und einer hieß Musaylima. Dieser Mann behauptete, er sei ein Prophet. Musaylima al-Kadhab, wie sein Name uns sagt, Musaylima der Lügner. Und Musaylima al-Kadhab, wie gesagt, hatte sehr viele Soldaten. Fast 40.000 Krieger hatten sich um ihn herum gesammelt, um ihn zu schützen. Der erste Kalif, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu wa ardah, er hat ihm eine Armee gesandt, um ihn zu bekämpfen. In dieser Armee war At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi und sein Sohn Amr ibn At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Während die Sahaba radiallahu anhu wa ardahum unterwegs waren, hat unser Sahabi At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi einen Traum gehabt. Dann ist er aufgestanden und er hat den Sahaba gesagt, ich habe eine Ru'ya gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wer von euch kann mir diesen Traum deuten? Dann haben sie ihm gesagt, was hast du in deinem Traum gesehen? Er, radiallahu anhu arda, antwortete, ich habe gesehen, wie mein Kopf rasiert wird. Und ich habe gesehen, wie ein Vögel von meinem Mund rauskommt. Und ich habe gesehen, dass eine Frau mich in ihren Bauch reinbringt. Und ich habe gesehen, dass mein Sohn Amr mich folgen will. Und er wollte mich erreichen, aber irgendetwas hat zwischen uns getrennt. Irgendetwas hat ihn gehindert. Und er konnte mich nicht nachholen. Dann haben sie gesagt, gut, khair, das ist ein guter Traum. Dann hat sich At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi umgedreht und sagte, ich habe aber was anderes gedeutet. Ich habe meinen Traum anders gedeutet. Dass mein Kopf rasiert wird, dies bedeutet, dass mein Kopf abgeschnitten wird. Und dass ein Vögel von meinem Mund rauskommt, denn das ist meine Seele, der mein Körper verlässt. Aber die Frau, die mich in ihrem Bauch, in ihrem Inneren reinbringt, das ist die Erde, in der ich begraben werde. Und ich hoffe, dass das Aschehade ist. Ich hoffe, dass ich als Märtyrer sterbe. Und dass mein Sohn mir folgen will und mich erreichen will, aber irgendetwas zwischen uns trennt, das ist, dass mein Sohn auch als Schehid sterben will, aber er wird das nicht erreichen, sondern er wird erst später als Schehid sterben. Dann hat die Schlacht stattgefunden. Diese Schlacht hieß die Schlacht von Al-Yamama. In dieser Schlacht wurde dieser Sahabi, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, sehr groß und eine sehr große Prüfung hat er gehabt. Und er hat sehr gut gekämpft, bis er als Schehid starb, so wie er in seinem Traum gesehen hatte. Aber was ist mit seinem Sohn geschehen? Sein Sohn, Amr ibn Tufayl ibn Amr al-Dawsi, hat weiter gekämpft und sah, wie sein Vater starb. Und er hat weiter und weiter gekämpft, bis seine rechte Hand geschnitten wurde. Aber er ist nicht als Schahid gestorben. Und in der Zeit, in der Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, der Kalifa der Muslime wurde, ist etwas geschehen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda hatte Gäste bei ihm. Und bei ihm war auch Amr ibn Tufayl ibn Amr al-Dawsi, der Sohn von At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Dann ist Al-Faruq, Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, mit Essen zu seinen Gästen gekommen. Und er hat die Leute zum Essen gerufen. Aber dann hat sich Amr ibn At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi zurückgezogen. Der hat sich geschämt, mit den Menschen zu sitzen. Als Umar ibn Khattab dies merkte, sagte er, was ist mit dir los? Wahrscheinlich hast du dich zurückgezogen, weil du dich schämst vor deiner Hand. Du schämst dich, dass die Leute deine geschnittene Hand sehen. Dann hat der Sohn gesagt, stimmt, das ist der Grund, o Amir al-Mu'minin. Dann sagte Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, bei Allah azza wa jal, ich werde nicht von diesem Essen schmecken, ich werde kein Stück essen, bis du das ganze Essen mit deinem geschnittenen Hand umrührst. Bei Allah Azza wa Jal, keiner von uns hier hat ein Stück oder ein Teil von seinem Körper im Paradies, außer du, ja Amr ibn Tufayl, radiallahu anhu wa arda. Dieser Sahabi auch, der Sohn von unserem Sahabi, Amr ibn Tufayl, hat weiter gekämpft und weiter gekämpft, weil er wusste, dass er die Schahada wollte. Er hat weiter gekämpft, bis es zu der Schlacht von Al-Yarmouk gekommen ist. Diese Schlacht, die zwischen die Muslime und die Römer stattfand. Dann ist er zu dieser Schlacht gegangen, radiallahu anhu arda, und er hat so mutig gekämpft, bis Allah Azza wa Jal ihm die Ehre gegeben hat, als Shahid zu sterben. Und so ist auch der Traum von seinem Vater wahr geworden. Möge Allah Azza wa Jal zu ihnen allen barmherzig sein. Und so wurde auch At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi folgenderweise genannt. Man nannte ihn ab diesem Tag Al-Shahidu Abu Shahid, der Märtyrer, Vater des Märtyrers, radiallahu anhum wa arda'hum. In dieser wunderschönen Geschichte, liebe Brüder und Schwestern, merken wir, dass die Kuffar alles versuchen. Die machen alles Mögliche, um die Leute zu hindern, etwas vom Islam zu erfahren. Die machen richtige Propaganda. Das war damals und das ist auch heute. Richtige negative Propaganda gegen den Islam. Sie nennen die Muslime schlechte Leute. Sie nennen die Muslime mit Namen, die eigentlich zu uns nicht passen. Warum? Damit die Leute schlecht vom Islam denken und damit die Leute auch nichts vom Islam hören wollen. Aber egal was die tun, wenn Allah Azza wa Jal will, dass jemand Muslim wird, dann kann niemand das hindern. Niemand kann das hindern. Denn Allah Azza wa Jal, er ist derjenige, der entscheidet. Und wenn einer nicht Muslim wird, das ist der große Verlust. Denn Allah Azza wa Jal hat nicht gewollt, dass er die Hidayah, die Rechtleitung bekommt. Und Allah Azza wa Jal weiß ganz genau, wo er die Hidayah macht und wer er zu Muslim macht. In dieser Geschichte lernen wir auch, dass die Leute, die Köpfigkeit hatten, die Leute, die die Wahrheit gesucht haben, die haben die Wahrheit gefunden. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi hat die Wahrheit gesucht und er hat sie gefunden und ist Muslim geworden. Danach, er ist nicht sofort zurück zu Hause gefahren. Der hat zuerst gelernt. Er hat gelernt, was der Islam ist, wie er betet. Er hat Koran von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt. Und dann hat er sich sofort auf den Weg gemacht, um seine Leute zum Islam zu rufen. Denn er wollte nicht allein zur Jannah gehen. Er wollte auch, dass die anderen Leute Muslime werden. Er wollte auch, dass die anderen Leute zur Jannah, zum Paradies gehen. Er ist zu ihnen gegangen und er hat sie zum Islam gerufen. Aber nur seine Familie und ein paar Leute sind Muslime geworden. Er ist dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgekehrt, wie wir gesagt haben. Und da haben wir auch etwas gelernt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist aufgestanden, hat Wudu gemacht, zwei Rak'ats gebetet und erst dann hat er den Dua gemacht. Was heißt das? Das ist eine Sünde. Wenn jemand ein Dua machen will, dann kann er zwei Rak'ats beten und erst dann ein Dua machen, um etwas Allah Azza wa Jal zu geben, bevor er von etwa Azza wa Jal etwas verlangt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht, dass dieser Mann seine Leute richtig zum Islam aufruft und dass Allah Azza wa Jal sein Volk zum Islam recht leitet. Und so ist es auch geschehen, wie wir gehört haben. Dazu auch haben wir gemerkt, wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda war. Das war ein Herrscher unter den Muslimen. Das war der zweite Kalif. Dieser Sahabi, Al-Faruq radiallahu anhu wa arda, er hat andere Maßstäbe gehabt als die Leute heutzutage. Er hat die Leute so bewertet, wie sie bewertet werden sollen, nach dem Islam. Dieser junge Sahabi, Amr ibn Tufayl ibn Dawsi, hatte keine Hand. Und viele von uns ecken sich, wenn sie einen Behinderten sehen oder wenn sie jemanden sehen, der einen Teil von seinem Körper verloren hat. Aber der Sahabi Umar al-Khattab radiallahu anhu wa arda hat sich auf keinen Fall geekelt. Er hat ihm gesagt, komm zu uns und bei Allah Azza wa Jal, ich werde nicht essen, bevor du das Essen mit deiner geschnittenen Hand umrührst. So waren die Sahaba. Die haben den Menschen da gebracht, wo sie verdienen. Dieser Sahabi war ein Mujahid. Er hatte seine Hand fi sabilillah verloren. Man darf sich nicht von ihm ekeln. Man muss diese Leute respektieren. Denn die haben etwas geleistet, was die meisten Muslime nicht leisten können. Und diejenigen, die diese Menschen kritisieren, sind nichts mehr als neidige Leute. Die haben Neid, Hassan und die haben Versagen. Das ist etwas, was sie nicht leisten können. Und sie wollen dann diese Art von Muslime, die alles für den Islam opfern, kritisieren, um ihren Fehler zu bedecken, um den eigenen Schmutz zu bedecken. Das ist alles, was ich sagen wollte. Habe ich etwas Richtiges gesagt? Ist das nur von Allah Azza wa Jal? Habe ich was Falsches gesagt? Ist das von mir und von Ash-Shaytan? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.